Erster, ich sah ein großes Zeichen im Himmel. Sieben Engel hatten die sieben letzten Plagen. Damit war Gottes Zorn zu Ende. Zweiter, ich sah ein Meer aus Glas. Es war mit Feuer gemischt. Menschen standen auf dem Glasmeer. Sie hatten über das Tier gesiegt und über sein Bild. Sie hatten auch über die Zahl seines Namens gesiegt. Sie hatten Harfen von Gott. Dritter, sie sangen das Lied von Moses, dem Diener Gottes. Sie sangen auch das Lied vom Lamm. Sie sagten, Herr, Gott, deine Werke sind groß und wunderbar. Du bist der Herrscher über alles. Deine Wege sind gerecht und wahr. Du bist der König aller Völker. Vierter her, alle Menschen sollen dich fürchten. Sie sollen deinen Namen loben. Denn nur du bist heilig. Alle Völker werden kommen und dich anbeten. Deine gerechten Taten sind jetzt sichtbar. Fünfter, danach sah ich den Tempel im Himmel. Es war das Zelt des Zeugnisses. Der Tempel öffnete sich. Sechster, die sieben Engel kamen aus dem Tempel. Sie hatten die sieben Plagen. Sie trugen reine, glänzende Kleider aus Leinen. Sie hatten goldene Gürtel um ihre Brust. Siebter, eines der vier Lebewesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen. Die Schalen waren gefüllt mit Gottes Zorn. Gott lebt für immer. Achter, Rauch füllte den Tempel. Der Rauch kam von Gottes Herrlichkeit und Macht. Niemand konnte in den Tempel gehen. Das war, bis die sieben Plagen der Engel zu Ende waren.